Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich sitze gerade auf meinem Notstiegsbalkon. Hab schon mal gesagt, eine Person hat ja super Platz, zwei, naja, würde vielleicht auch noch gehen. Müsste ich halt nur die Palme, die ich hier stehen habe, müsste ich die dann wegschieben. Heute war richtig fantastisches Wetter, strahlender Sonnenschein und morgen soll es ja noch mal wärmer werden. Ich glaube 18 Grad oder so, will mich da aber jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall Nordrhein-Westfalen, wie ich gesehen habe, 19 Grad. Das sind Schattentemperaturen, dann hast du in der Sonne mindestens 21, 22 Grad. Wollt ihr eigentlich heute keinen Podcast machen und ich hoffe, man versteht mich so einigermaßen. Im Hintergrund läuft Musik. Ich hoffe, die ist nicht Copyright geschützt, weil sonst wird der ganze Kladderadatsch nämlich hier nicht veröffentlicht. Und sag ein klein bisschen windig, aber man kann es wirklich aushalten. Hab heute für meine kleine Süße eine Decke bekommen, die ich in das Knuffelwuffel. Ich gehe mal rein, das ist so windig. Moment. Weil sonst klappt das ja nicht. Und eben Radio ausmachen, weil man weiß ja nie. Moment. Ja, wie gesagt, habe heute die Decke für Mäuschen bekommen, die ich in das Knuffelwuffelkörbchen-Hunde-Bett reingelegt habe. War ein Stofftier zum Spielen dabei. Bei der Beschreibung stand sprechendes Tier. Ist aber nur eins mit Quietsche-Funktion, also wenn die drauf beißt oder wenn man drauf drückt, fängt es an zu quietschen. Aber ganz schön, also wie gesagt, ich habe ja das ganze Bett gewaschen und ja, damit es jetzt halt nicht so schnell wieder schmutzig wird, habe ich da so eine Fleckdecke reingelegt. Aber das Wuffel-Schnuffel-Körbchen hat richtig aufgeploppt, also wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stirbt man nicht mehr. Oder so ähnlich. Wie gesagt, habe ich es jetzt da reingelegt. So ein Fleck. Kuschelig weich. Mäuschen hat es auch richtig gefallen. Hat auch direkt mit dem Tier getobt. Ist in Himmelblau. Ich wollte es eigentlich in Rosa bestellen. Aber in Rosa wäre das 10 Euro teurer gewesen. Und, oh yeah. Und ja, Himmelblau. Passt aber auch. Reimt sich das? Ne, es reimt sich nicht. So, mal gucken, was nachher noch im Fernsehen kommt. Und ja, Melancholie. Im Moment gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Und muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Wie gesagt, trink gerade meine. Habe ich ja schon gesagt, habe ich schon. Meine letzte Dose Krombacher. Hab noch eine Flasche nachgemachten Freshenet aus dem Aldi im Kühlschrank. Hab mal gegoogelt, das kommt aus der gleichen Kellerei. Und er hat halt nur einen anderen Label drauf und ein anderes Label drauf. Und ja, ist halt so halbtrockener Sekt-Champagner-Flaschengärung. Aber ich habe im Moment so Magenschmerzen, Krämpfe. Und ja, ich bin ja Löwe vom Sternzeichen und mir schlägt immer alles direkt auf den Magen. Hatte jetzt auch nochmal nachgemachte Zwivertücher gekauft im Rossmann. Einmal Staub, einmal feucht mit Zitronenduft. Ich wollte erst den passenden Besen dazu kaufen, aber den hatten sie nicht da. Und dann hat mir eine Verkäuferin mal geholfen zu gucken, ob das passt. Und die Maße sind ein bisschen größer, also lieber zu groß als zu klein. Und ja, kosten nur einen Bruchteil. Ich habe das für Feuchttücher und Staubtücher unter 5 Euro bezahlt. Von Zwiver hätte ich bestimmt 15 bezahlt, mindestens. Und ja, die wischen genauso gut, muss man halt nur zu 2 nehmen. Und ja, für mein Einzimmer-Apartment reicht das eigentlich vollkommen aus. So, ich habe hier was verlegt. Ich bin schon die ganze Zeit am Suchen, aber ich finde das nicht. Und das ist es aber auch nicht. Oder ist es das? Ne, ist es nicht, das ist es auch nicht. Und ach, da habe ich es ja. So. Piep. So, jetzt kommen wieder Nachrichten rein. So, ich wollte heute eigentlich keinen Podcast machen, aber ich wollte mich ja mal ganz kurz melden. Die Leute sind immer froh, wenn sie meine sympathische Pornostimme hören. Ich bin wirklich mal angefragt worden, jetzt nicht für Pornos synchronisieren, sondern für Internetradio, ob ich nicht Lust hätte, da mit zu moderieren, aber ich habe da keine Nerven für und keine Zeit und ja, ich muss mal, ja, vielleicht mache ich es ja doch mal irgendwann und mal gucken, was nachher noch im Fernsehen läuft und ja, bleibt mir gewogen und ich werde demnächst mal wieder was Sinnvolles posten. Vielleicht nochmal ein neues Lied, was ich geschrieben habe. Wer weiß, wer weiß. So, nochmal meinen Flügelmann Frankie aus Nordrhein-Westfalen grüßen, der mich immer über Apple iTunes hört und der immer total begeistert ist. Der hat mich sogar gestern angerufen und zu mir gesagt, du hättest eigentlich einen Oscar verdient. Naja, wer weiß, wer weiß. So, ich bin jetzt wirklich raus und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Noch einen wunderschönen Abend. Ciao.